Abschnitt 54 aus Hetzjagd durch die Zeit von Egon Erwin Kisch. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Sonntagsfahrt durch Nordseeland. Noch sind die Seen in der Stadt gefroren. Nur am nördlichsten Teil von Sorte Damsö ist das Eis geschmolzen, weil hier die Abflusswässer der Gasanstalt münden. 1000 Möwen nehmen ein Sitzbad in diesem Wasserstreifen, von 1000 Menschen ist die Straße darüber betupft. Fahrräder, Motorcycles und Kleinautos in lückenloser Kolonne. Der Strandway, der sich stundenlang fortsetzt, von Kopenhagen bis zum Kattegat, ist voll von ihnen. Der Sund, verrammelt von ineinander geschobenen, übereinander geschichteten Eisblöcken. Schnee rundet die Kanten. Landungsbrücken, die sich im Sommer den Yachten und Booten entgegenstrecken, sind eingezogen, damit der Winter sie nicht sprenge. Hinter Hellerup aber baute man heuer eine aus Stein und Stahl. Sie sollte dem Eise trotzen. Ihre imposanten Trümmer sind noch zu sehen. Der Kristall der Luft verbindet mit dem schwedischen Ufer, den Villen Malmös, den Häusern Landskronas, dem flach geschnörkelten Rand der Lommerbucht. Eine Insel, die Ufer steil aufsteigend wie Festungsmauern, schiebt sich zwischen Schweden und die Fahrt. Das ist Venn, das Uranienborg Tycho Brahes. Allzu dicht steht das Spalier von Villen, Schlössern, Hotels, Sanatorien. An ihren Seitenwänden vorbei kann der Passant auf die Meerenge schauen oder Bäume atmen. Frappant ähnlich ist diese Landschaft des hohen Nordens dem Bosporus, der Villenkolonie Böjök-Dere, wohin im Sommer die Gesandten aus Konstantinopel übersiedeln. Auch hier, am Öresund, sind noble Villigiaturen. Vidöre heißt die Villa der Kaiserin Dagmar von Russland. Nicht weit davon das Schloss des Grafen Bernsdorf und die Residenz des Bankiers Glückstadt. Beneidenswerte Menschen, denen das Glück treu blieb. Dagmar kann froh sein, dass es ihr nicht wie ihrem Sohn erging, dem letzten Zaren. Bernsdorf konnte froh sein, dass er nicht wie sein Beschützer, der Kanzler Struensee, geköpft wurde. Und Glückstadt konnte froh sein, dass er starb, bevor das Fallissement der Landmannsbank vor dem Strafgericht verhandelt wurde. Zahllosen Königsschlössern begegnet man, Charlottenlund, Skosborg, Eremitage, Sorgenfrie, Frederiksborg, Fredenborg, Kronborg, Borg auf Borg. In den Fischerdörfern bessern Männer und Frauen Netze aus, die sehr schadhaft sein müssen, wenn man noch während des Winters den Sonntag verwendet, sie zurechtzuknüpfen. Hinter und neben den kleinen Häuschen von Tabeck und Lyngby hängen endlose Flächen gekreuzter Stricke zum Trocknen. Die Villen sind noch versperrt. Erst in 3-4 Monaten werden sie ganz Kopenhagen aufnehmen, das dann hier wohnt und morgens aus dem Bett in den Öresund steigt. 18 Züge schickt die Küstenbahn im Sommer täglich her. Die Landstraßen sind makadamisiert oder kilometerweit gepflastert. Kein Staub. Die Markierung verschwenderisch. Je 100 Meter werden von einem Stein gekennzeichnet, Klammer auf, anderswo würde er als Grabmal dienen, Klammer zu. Auf jedem tausendsten Meter erhebt sich, Klammer auf, sozusagen, Klammer zu, ein Monument. Nach je 7,5 Kilometern ein Meilenstein, Klammer auf, der eher ein Obelisk ist oder eine Siegessäule, Klammer zu. So geht es entlang des Buchenforstes und des Meeres, vorbei an Windmühlen und Landhäusern bis hinauf nach Helsingør. Dort ist man an der Spitze der Landzunge, neben sich Kronborg in reichem Barock und leuchtender Patina, über sich den flatternden Dänebro und den hellen Himmel, links die Unendlichkeit des Kattegat und rechts die schmalste Stelle des Sundes. In 10 Minuten wäre man mit dem Motorboot in Schweden. Man kann in die Fenster von Helsingborg schauen. Passvorschriften liegen jedoch dazwischen. Gut, dass wenigstens die Kette abgeschafft ist, die nicht-dänischen Schiffen die Durchfahrt verwehrte. Ozeandampfer schwimmen jetzt ungehindert in den Hafen von Helsingør und in den von Kopenhagen. Auch Hamlets Papa spukt kaum mehr auf den Mauern, obwohl ihn Engländer und Engländerinnen suchen, ebenso wie Hamlets Grab. Durch das Innere des Landes kehrt man heim. Anfangs, wenn die Straße etwas ansteigt, taucht zu linker Hand für einen Augenblick noch ein Streifen des Sundes auf oder Schiffsschlote, und der Esromsee täuscht eine geraume Strecke lang das Meer vor. Aber er ist ein Binnensee, seine Ufer Binnenlandschaft. Windmühlen tragen Zwiebelkuppeln, die Flügel, mit Segeln bespannt, ächzen in der abendlichen Brise. Rote Fassaden der Häuser, vergoldete Stierköpfe auf den Fleischerläden. Eine greise Bäuerin, Klammer auf, in Bauschrock, schwarzes dreieckiges Käppi mit Goldborte auf dem Scheitel, Gebetbuch in der Hand, Klammer zu, eilt. Aus einem See steigt ein Renaissance-Schloss empor, ein Schwelgen in Ornamenten und figuralem Frontenschmuck, bizarre Giebel und Zinnen und Türme, Frederiksborg, ein Palast auf Lagunen. Inmitten von Wäldern läuft der Weg, olivfarben die Stämme, braun-grün das Moos. Dörfer, kleine Städte. Die Schornsteine gehören den Genossenschaften, zu ihrer Molkerei oder ihrem Schlachthaus. Auf alten Bauernhäusern sind Gedenktafeln. Hier starb der Folketingsmann Christian so und sosen. Darunter ein Spruch von Grundtvig. Kirchtürme haben quadratischen Grundriss und hohe Treppengiebel. Die Bauernburschen, die an Gasthausmauern Klink spielen, können schwer unterscheiden, ob sie Kopf oder Adler werfen. Kühl wird es und feucht. Skandinavischer Abend. Signale der Hupen und Radglocken häufen. Die Geschwindigkeiten verlangsamen sich. Kopenhagen fährt heim. Vom Sonntagsausflug nach Nordseeland aus der Natur. Ende von Abschnitt 54. Gelesen von Klaus Missfeld.